Yeah, SAW, Alter. Unser Album kommt am 20.06.2008. Kinder des Zorns. Das ist ein Hip-Hop-D-Exclusive. Pottweiler Baby, Crazy Records. 20.06. Wir leben hier in einer kaputten Welt. Hier kriegen Nutten Geld dafür, dass sie sich in einen Puff hinstellen. Ich hab ein Loch im Magen. Hier fliegen Bomben und die Menschen sagen dann, es wäre alles nur in Gottes Namen. Guck, die meisten sind vom Neid geblendet. Sag, wann ist die Zeit zu Ende, wo die Menschen nur an sich alleine denken. Ich bin im Leid gefangen und werde geisteskrank. Willst du mich hinterm Rücken ficken, komm zum Einzelkampf. Denn auf meinem Weg musste ich mir eingestehen, dass es zu viele Leute gibt, die über Leichen gehen. Für nur ein bisschen Profit verlierst du gute Freunde. Und es ist wirklich so mies in unserer Jugend heute. Oh ja, wir suchen Freude auf dieser kalten Welt. Glaub mir, dass es keinem hier auf dem Asphalt gefällt. Und es ist wirklich schwer, von der Straße wegzukommen. Bitte, lieber Gott, gib uns eine letzte Chance. Eine letzte Chance, eine letzte Chance. Das Leben ist ein Knast voller Nutten. Wir haben die Todesstrafe. Wir sitzen diese Zeit hier. Bitte Gott, hol uns hier raus. Heb die Faust, wenn du kennst, bis du Blut spuckst. In dieser Welt ist deine Ehre nichts mehr wert. Bitte Gott, zeig mir jetzt deine Zuflucht zu. Glaub mir, Bruder, dieses Leben ist so schwer. Heb die Faust, wenn du weiterhin an Gott glaubst. Ganz egal, wie dich das Elend beraubt. Das ist für meine Jungs, die leben für den Blocksound. Wir halten die Stellung und gegen die Schau. Hol uns raus, raus, raus, raus. Ich brauch einen Bruder und keinen listigen Taugenicht. Denn ein halber Freund bringt dir da draußen nichts. Für weiter sonst ist dein wichtigster Traum gefickt. Guck, irgendwann kommt dann der richtige Augenblick. Sorry, für mich seid ihr alles nur Hunde. Bei schlechten Zeiten streut ihr Salz in die Wunde. Ihr Nix-Könner, eigentlich lieb ich euch so. Trotz allem, doch ihr spielt mit meinem Brot. Ihr legt mir Steine in den Weg und ich muss ihn bestreiten. Langsam fängt mich an, der Frust zu zerreißen. Mann, es ist zu schwer. Was ist los mit euch? Ich legte mich bloß ins Zeug und muss jetzt merken, dass es ohne euch rosig läuft. Und wenn bei dir Geld der Streitpunkt ist, weiß ich von heute an, dass du nur ein Scheißhund bist. Geld hab ich niemals als wichtig empfunden. Ihr seid bissige Hunde, ihr seid listige Kumpels, ihr seid richtige Nutten. Ich brauch euch nicht, ihr braucht mich, ihr taugt nix. Keiner denkt das heute, aber ändert euch oder ihr verliert doch mich. Und ab jetzt bin ich rücksichtslos und ich werde sicher ohne dich auch glücklich. Bro, heb die Faust, wenn du kämpfst, bis du Blut spuckst. In dieser Welt ist deine Ehre nichts mehr wert. Bitte Gott, zeig mir jetzt deine Zuflucht zu. Glaub mir, Bruder, dieses Leben ist so schwer. Heb die Faust,